Radio. Du hörst Radio frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Radio frei. Reibungspunkt. Politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Steht der Mann da friedlich, als ob es schon entschieden ist. Herzlich willkommen bei Reibungspunkt. Das waren Ich-Funktionen mit Durcheinander und wir hoffen natürlich, dass die heutige Sendung nicht so durcheinander verläuft. Ja, sondern, ja, vielleicht fragen Sie sich schon so, muss ja auch nicht alles so friedlich sein und so, aber mal schauen, wie die Sendung wird. Wir haben auf jeden Fall einige spannende Themen für euch dabei und wir widmen uns folgend. Und zwar geht es heute um den Utopian Now, also über den Utopian-Kongress, der in Erfurt stattfindet. Dann werden wir uns dem Karawane-Festival zuwenden, was in 2,5 Wochen in Jena stattfinden wird. Und wir beschließen die Sendung mit den Antifa-News. Dazwischen gibt es noch Jingle, Musik und uns. Und? Ja. Und zunächst gibt es erstmal noch Inner Konflikt mit Alltag. Und zwar, es geht um die Sportmenge und die Schließung bedrohter kultureller Projekte und das Verschwinden aller alternativer Lebensräume und die Vertreibung missliebiger Personen aus der Innenstadt. Da stellt sich die Frage, wie geht es weiter und wie soll überhaupt mit der Stadt umgegangen werden und was für Räume bietet sie eigentlich noch? Beschäftigt sich der Kongress Utopia Now 2010. Dieser findet statt vom 28. bis 30. Mai in Erfurt. Über den Kongress sprachen wir mit Dirk Teschner vom Kunsthaus Erfurt. Wenn man Utopia Now hört, dann denke ich mir so, Utopia Now 2010, das heißt, wir haben die Utopie schon jetzt im Jahr 2010. Und haben wir die Utopie eventuell sogar schon in Erfurt? Also das Now soll ja eigentlich bedeuten, also wenn viele Leute auch in der Vergangenheit, in den letzten Hunderten von Jahren, gibt es ja den Begriff Utopia eigentlich schon, und oft wird damit ja was gesagt, dass es in der Zukunft liegt und oft vielleicht auch die Zukunft hat dann mit uns nichts zu tun, das wird wir werden es gar nicht miterleben. Und darum soll es ja nicht gehen, sondern es geht eigentlich darum, um eine Zukunft, darum Now, dass die sozusagen ja jetzt beginnen muss. Und dass, sagen wir mal, die Auswirkung der Finanzkrise der letzten zwei Jahre und vieles andere auch, ist ja an den Punkt gekommen, jetzt auch in der Gesellschaft, wo viele Leute nachdenken und sich überlegen, was kann jetzt kommen, also selbst von Leuten, wo man das nie gedacht hätte, von Parteien und Vereinen, die jetzt plötzlich auch den real existierenden Kapitalismus in Frage stellen, ist ja dann die Frage, was bringt die Zukunft, wie kann die Zukunft aussehen? Und das wollten wir jetzt schon mal beginnen, die Diskussion. Wenn man hört Utopia Now 2010, muss ich sagen, hätte ich nicht an Erfurt gedacht, dass so ein Kongress stattfinden soll. Wie sieht die Situation momentan in Erfurt aus? Ja, die Situation ist, denke ich mal, es hat sich in den letzten zwei Jahren vieles entwickelt und getan. Also kurzer Rückblick, vor über zwei Jahren ja gab es große Debatten auch jetzt um Kunsthaus, dass kein Geld mehr gezahlt werden sollte. Später gab es dann die Räumung von einem besetzten Haus. Es gab Probleme mit dem offenen Raum sozusagen, also die neue Stadtverordnung, wo dann eben die Trinker von den Bänken vertrieben wurden und auch die Jugendlichen hinter Krämerbrück und so weiter und so weiter. Einerseits entstanden dann neue Dinge. Also haben dann Club 500 und Ähnliches sich neu gegründet. Es wurden, wie das alte Innenministerium, temporär Räume gefunden, wo dann Ausstellungen, Konzerte und mehr stattfinden konnten. Es haben sie sowas wie 7a, dann ist neu aufgemacht. Und gleichzeitig gab es dann, seit einem guten Jahr, gibt es so Gespräche mit Stadtverwaltung, OB, Bürgermeisterin, Vertreter von Kultur, von Ordnungsamt und so weiter, mit Vertretern von Kunst und Kultur und auch Leute vom ehemals besetzten Haus, dass sich was ändern soll und was kann sich ändern. Und zum einen ist immerhin so weit gegangen, dass so ein Verständnis da ist von Seiten der Stadt, dass auch gesagt wurde, ja, das und das muss eigentlich geschehen. Jetzt hakt es eigentlich an der Realisierung. Also wir sind jetzt gerade so in so einem Stand, wo die Diskussionen ganz gut laufen, aber jetzt müssen sozusagen eigentlich Ergebnisse her und Fakten. Und das ist jetzt der nächste Schritt, wo weiterhin auch Druck aufrechterhalten werden muss, damit das passiert. Das heißt, dieser Kongress wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ganz einfach, um den Druck halt genauso, wie du sagst, aufrechtzuerhalten und so weiteren Input zu liefern. Wenn dieser Kongress jetzt stattfindet und es auch Diskussionen mit der Stadt gibt, bringt sich die Stadt irgendwie in den Kongress ein? Tut die Stadt etwas für das Utopia Now 2010 Erfurt? Also die Organisation, die ist von verschiedenen Gruppen, unabhängig jetzt von der Stadtverwaltung, irgendwie in die Gänge gekommen. Also Offene Arbeit, Red Rocks, Wilco, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Kunsthaus, Club 500. Und die Stadt ist jetzt eigentlich nur bei der Sonntagveranstaltung, da gibt es ein Martinet zur Diskussion und zur Frage, was macht Erfurt zukunftsfähig? Und da ist dann Dr. Wolfgang Bese irgendwie Leiter von Kulturkonzept AG mit dabei. Wo du gerade schon angefangen hast, also mit dem Programm. Am Sonntag endet es dann mit der Matinee, aber was wird sonst noch stattfinden auf dem Kongress? Was ist sonst noch geplant? Ja, am Freitag gibt es sozusagen die Einführung. Also da geht es auch so ein bisschen, also Christoph Speer, der das hält, der hat sich schon seit Jahren damit beschäftigt, hat auch publiziert zu dem Thema, überhaupt zum Begriff Utopia, und wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ausholen, was Thomas Morus oder andere vor hunderten von Jahren darunter verstanden haben, bis jetzt zu dem Begriff. Und an dem Sonnabend gibt es dann verschiedene Arbeitsgruppen, Workshops und Panels zu verschiedenen Themen. Das kann man sich auch alles im Internet angucken, oder kann man dann auch, gibt es eine Internetseite, die kann man dann bei Radio Frei sicher irgendwie noch veröffentlichen. Und da geht es dann, ja, also völlig verschieden. Es geht also von Recht auf Stadt, also von Dr. André Holm, der darüber berichtet, bis hin eigentlich zu Urban Gardening, also wo sozusagen wildes Pflanzen in Städten irgendwie auch in der Praxis da angewendet werden soll, auch an dem Tag, und darüber gesprochen wird. Und auch so inhaltlich politische Themen, also Gesellschaftsmodelle. Also, und das ist eigentlich auch so bewusst so gewählt, dass es eben nicht so nur so eine trockene Theorieabhandlung wird, sondern dass wirklich alle oder viele verschiedene Aspekte irgendwie da eine Rolle spielen. Und drumherum, also es geht eigentlich schon auch Donnerstag los, Donnerstag 12 Uhr bis vielleicht ungefähr 15 Uhr, wird vorm Café Hilgenfeld im Zusammenarbeit mit Heft, mit der Zeitschrift Heft auch Lesung stattfinden von Texten, utopischen Texten. Davor, also vorm Café, irgendwie mit Mikro auch, und würden stundenlang sozusagen die Kaffeebesucher und die Passanten, die vorbeigehen, konfrontiert werden mit Texten von Morus, Marx bis Bloch und bis in die Jetztzeit. Das heißt, es gibt ein sehr ausgefülltes Programm mit vielen Aspekten und am Sonntag wird dann mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt versucht zusammenzutragen, was er für zukunftsfähig macht. Aber was würdest du dir denn wünschen? Was soll der Kongress bewirken? Was wäre deine Hoffnung, was es sozusagen danach gibt in der Stadt, was werden könnte? Na, einerseits hat man irgendwie gehofft, dass sich, das muss man jetzt schon mal skeptisch so anmerken, dass sich mehr Leute mit einbringen. Also das war eigentlich ja irgendwie so ein, wie wir es eigentlich gerne auch machen, so eine Plattform bieten, wo wir aber dann nicht irgendwie immer alles machen, sondern Möglichkeit, dass Leute mitmachen oder was Eigenes einbringen. Und es war eigentlich auch ganz am Anfang viel, viel mehr geplant gewesen und das ist dann schon doch ein bisschen zusammengestrichen, reduziert worden, was eigentlich zeigt, dass gerade in Erfurt jetzt nun auch nicht so ein Drang und die Mobilität da ist, eigentlich was zu machen. Also einerseits wird viel beklagt und kritisiert und andererseits gibt es dann doch zu wenige, die selber was ändern wollen und in der Praxis umsetzen wollen. Und da hoffe ich mal, dass das auch wieder vielleicht ein kleiner Anstoß geben könnte, sein kann, dass ein paar Leute irgendwie überlegen, ach ja, stimmt, das und das fehlt hier eigentlich, das können wir doch auch mal selber angehen. So, der Kongress Utopia Now in Erfurt vom 28. bis 30. Mai wird die Möglichkeit bieten, sich mit anderen Leuten auszutauschen und eventuell auch selber Kontakte zu knüpfen, um auch selbst aktiv zu werden. Da kann man möglicherweise ja auch zu Lebzeiten noch das Utopia erreichen. So, wer noch etwas mehr über den Kongress wissen möchte, findet das Programm unter www.utopianow2010.blogsport.de. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Winamp hat uns so einen kleinen Streich gespielt. Und ja, deswegen habt ihr den Anfang gar nicht gehört und die Anmoderation gar nicht gehört. Das war das Interview mit Dirk Teschner über den Utopia Now Kongress in Erfurt, der, wie gerade schon gesagt wurde, vom 28. bis 30. Mai stattfinden wird. Das Jahr 2010, das ja auch in dem Titel des Utopia Now Kongresses auftaucht, war in der Vergangenheit durchaus ja auch öfter Titel oder Anlass, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, Visionen einer tollen Zukunft zu entwickeln oder auch einer düsteren Zukunft. Und wie Fucking Faces in den 90er Jahren das Jahr 2010 gesehen haben, spielen wir euch jetzt vor. Von der Platte BAD Punk Terror Volume 1. Wir bleiben erstmal noch dem Deutschpunk verhaftet. Männerbünde, Eliten, Zucht und Ordnung, Deutschland, studentische Verbindungen auflösen. Sie sind sektenartig organisiert, hierarchisch strukturiert und indoktriniert. Studentische Verbindungen wollen nationalgesinnte Elite, gleichgeschlechtliche Enklave und ritterliche Traditionalisten sein. Der Coburger Konvent als Dachverband von Landsmannschaften tümmelt sich mit Burschenschaften und Chors im deutschnationalen, triefenden Biersumpf. Unsere Kritik ist klar. Wer, wie der CC, behauptet, unpolitisch zu sein, arrangiert sich in blindem Machtopportunismus mit den bestehenden Verhältnissen. Wir sind nicht unpolitisch. Weil uns Burschis ankotzen und wir linke Subkultur nach Bayern tragen wollen, sind wir aktiv gegen den CC. Beim jährlichen Pfingstkongress führen die Korporierten ein revisionistisches Heldengedenken durch, treten an zu einem schaurigen Fackelmarsch und gehen ansonsten ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, dem Biersaufen. Der deutsche Mob mit akademischer Bildung. Wir rufen dazu auf, an den Aktionen gegen den Pfingstkongress teilzunehmen. Am Aktionswochenende gibt es eine Demo, verschiedene Kundgebungen, Konzerte und Aktionen. Informiert euch auf coburgerkonvent.blogsport.de. Bildet Banden und kommt nach Coburg. Seid kreativ und entschlossen in eurem Protest und zeigt dem CC, was eine Linke ist. Identische Verbindungen auflösen. Damit es uns gut geht. Und dafür Dankeschön. Sweet, sweet. Das waren Musée Mechanik und das waren die, die uns vorhin die andere Anmod versaut haben. Und Winnip ärgert uns schon wieder. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema und kommen zum Karawane-Festival in Jena. Das findet dort vom 4. bis 6. Juni dieses Jahres statt. Und wenn man sich in diesem Zeitraum in Jena aufhalten wird, werden einem wahrscheinlich Maskenparaden und traditionelle Tänze begegnen. Denn mehrere tausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Karawane-Festivals, durchweg Flüchtlinge, werden da zusammenkommen und mit Filmen, Kunst und Fotoausstellungen die Vielfalt europäischer, aber gerade auch afrikanischer Kulturen widerspiegeln. Solidarität und Menschenwürde werden da im Mittelpunkt stehen. Radio Dreieckland fragte Walter Schlecht von der Aktion Bleiberecht aus Freiburg, wie es zu dem Untertitel in Erinnerung an die Toten der Festung Europa kam. Das ist eine Übernahme von Radio Dreieckland. Also dieser Untertitel ist eine Aufforderung gegen Frontex, gegen die Grenzschutzagentur, die sich jetzt da gebildet hat, aktiv sozusagen anzugehen, Widerstand zu leisten. Und es hat ja auch in den letzten Jahren, also zehntausende Tote gegeben, also Menschen, die ertrunken sind, die versucht haben, beim Mittelmeer nach über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen oder zum Beispiel auch über den Atlantik. Und das soll eigentlich auch gedacht werden an all die Opfer. Wer organisiert das Festival? Das Festival wird, also der Anstoß für dieses Festival war von der Voice Refugee Forum. Das ist eine Selbstorganisation von Flüchtlingen, die im Wesentlichen aus Afrika kommen. Und deshalb auch diese Verbindung sozusagen nach Afrika. Also das Inhalt, also der Hauptteil bei diesem Festival soll sein, dass Masken, die in Afrika angefertigt werden, rübergebracht werden nach Europa, weil viele sind gestorben bei dem Versuch, die Meere mit dem Boot zu überqueren. Und da gibt es natürlich viele Angehörige in Afrika, die leiden sehr darunter. Und in Afrika gilt das zum Teil auch, wie ich jetzt gehört habe, als gescheitert. Also die Leute sind gescheitert. Und deshalb werden jetzt in Afrika Masken angefertigt, die Geschichte erzählen von den Leuten. Und die Masken sollen dann aber sozusagen die Meere überqueren und sollen sozusagen die Geschichte von ihnen hierher bringen. Und die Maske ist auch gleichzeitig ein Symbol des Widerstands. Also mit dem soll symbolisiert werden, wir werden das nicht akzeptieren, wir werden die Toten nicht vergessen und wir werden hier einen Ansatz finden, einen Ansatz für, was sie planen, ein Tribunal als nächsten Schritt gegen diesen inneren Kolonialismus. Anfang Juni wird das Festival stattfinden. Einiges an Programmen steht ja schon. Ich habe ein bisschen geblättert und gesehen, dass diese Maskentänze auch, dass die eine gewisse Rolle spielen. Was ist denn am Programm insgesamt vorgesehen? Was steht denn bisher? Also in Jena soll ein Sternmarsch stattfinden. Zentral soll dieser Maskentanz also stattfinden, das soll sich dann zu einer Demonstration bilden. Die Maske soll sozusagen dorthin gebracht werden, zu einer Ausländerbehörde dort, die auch dafür verantwortlich sind und eine gewisse Teilverantwortlichkeit tragen für diese gesamte Politik oder beziehungsweise die Behörden, die das ausführen. Dann wird es auf verschiedenen Plätzen Kultur geben, also kulturelle Beiträge. Das kann jetzt sein musikalische Beiträge, das kann aber auch sein von Beiträgen bildende Künstler. Es wird aber auch politische Veranstaltungen geben, wo die unterschiedlichen Themen, die den Bereich Flüchtling, Flucht und Migration betreffen, auch diskutiert werden. Jetzt hört man uns ja in diesem Moment gerade in ganz unterschiedlichen Regionen des deutschsprachigen Raumes. Wie findet denn so eine dezentrale Vorbereitung statt? Wie muss man sich vorstellen? Also es gibt Treffen. Es hat ein Treffen, das erste Treffen in Jena gegeben. Da waren so 70, 80 Personen. Das war schon ganz okay. Da sind die ersten Strukturen diskutiert worden, wie das Festival aussehen kann. Ich weiß auch, dass sich relativ viele Künstler und Künstlerinnen sogar auch außerhalb Deutschlands, es gibt auch Menschen, die aus Marokko nach Jena kommen. Ich glaube, im Senegal soll auch das nächste Sozialforum stattfinden. Da werden auch Leute kommen. Also es kann auf jeden Fall ganz interessant werden. Es stellt sich für viele Flüchtlinge die Frage, wie komme ich da überhaupt hin? Wie darf ich denn dahin? Flüchtlinge unterliegen einer Residenzpflicht, einer Sondergesetzgebung. Wie muss man sich das vorstellen? Gehen die dann einfach trotzdem nach Jena? Also es wird mit Sicherheit auch den Versuch geben, dass natürlich Leute zu ihrer Ausländerbehörde gehen und sagen, ich gehe nach Jena, da gibt es die und die Veranstaltung. Weil es ist nämlich ein Kern eigentlich, dass jemand, der für seine persönlichen Interessen irgendwo hingeht und die dann auch persönlich vertritt. Also das ist eigentlich ein Kern, also die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit, das zu nutzen. Bei manchen Ausländerbehörden wird es wahrscheinlich funktionieren, bei anderen wird es nicht funktionieren, dass sie die Genehmigung erhalten, nach Jena zu gehen. Aber es wird einige Flüchtlinge dann wahrscheinlich auch nicht davon abhalten, trotzdem zu gehen, weil es ist ja eigentlich auch sozusagen ein Treffen, ein politisch-kulturelles Treffen, wo dieser Widerstand auch gezeigt wird. Wir wollen diese Residenzpflicht auch gar nicht. Das Interessante an diesem Festival ist ja, es ist ja ein Aufruf an sämtliche Kunstschaffende, Theaterschaffende, an Künstler, diese Themen der Flucht und Migration auf einer anderen Ebene zu thematisieren. Also andere Zugänge zu finden für Leute, die jetzt nicht unbedingt gern irgendwie sich theoretisch mit Worten, mit Zeitungen und so weiter auseinandersetzen, sondern einfach auf einer anderen Ebene die Leute zu erreichen. Und das ist natürlich das Interessante. Und es wird zum Beispiel auch ein Denkmal errichtet für die Toten, die gestorben sind. Das ist zum Beispiel auch was. Und das ist noch die Frage, wie ob das dort in Jena dann bleibt oder ob man da mehr macht, dass das wandert durch die BRD. Also es gibt doch viele offene Fragen und ist auch letztendlich eine spannende Sache. Okay, dann vielen Dank erstmal. wenn Wortfetzen fortsetzen. Textil, ein Gewebe aus Workshops, Veranstaltungen und Festivalfinale. Vom 21. Mai bis 13. Juni in der Alten Salinenschule am Ilversgehofener Platz. Texte für die Bühne. Slam Poetry. Texte als Lyrik. Texte als Kurzform. Short Story Workshop. Texte auf der Bühne. Performance. Texte vor die Kamera. Poetry Clip. Texte ins Ohr. Remix. Parolen-Workshop. Textil. Festival der jungen Literatur in Thüringen. Infos und Anmeldung unter www.textil-festival.de. Soll doch die Rolle Gesprächsstoff mies ausgehen. Das war jetzt ganz schön viel, was wir euch geboten haben. Das war zum einen in einer Übernahme von Radio Dreieckland ein Interview zum Karawane-Festival, welches in Jena vom 4. bis zum 6. Juni stattfinden wird. Danach kam Bierbeben mit Wenn Deutschlands Mauern fallen und jetzt eben die Neusätze mit Wild Young Heart. Und wir machen erstmal noch weiter mit Musik und jetzt kommt Fettes Brot mit 1 Euro Blues. Wir stechen das Gemüse im Spargelfeld und sammeln Plastiktüten nach der Love Parade. Wir schrubben Bahnhofsklos und ihr seid ahnungslos. denn wenn ihr auf Reisen geht, bumsen wir eure Frauen. Ich brauch echt kein Bio-Wein. Er wird auch so platt. Was schert mich CO2? Er fährt E-Rad. Was ich brauche, ist einfach mehr als ich hab. Und das ist nicht so viel. Ey, sag mal, Dicker, Alter, weißt du, was ich mein? Eins für den Eurojob, zwei für das ALG. Drei sind aller guten Dinge mit Hartz IV, gibt's kein Chardonnay. Und ich hab nicht viel außer Schulden und ein Kind mit einer anderen Frau. Ich brauch nur noch immer Ärger mit dem Bullen. Und der wandert den Bau. Traurig, doch so sind die Zeiten. Was ich auch mache, es bleibt alles beim Alten. Oft hab ich schon ein Nasenhaar für eine Wimper gehalten. Wir stechen das Gemüse im Spargelfeld und sammeln Plastiktüten nach der Lumberrate. Wir schrubben mal aufs Klo und ihr seid. Sie schon eine Beschäftigung für mich gefunden. Darf ich mich setzen? Ich will sie wirklich nicht hetzen, doch ich warte hier seit einigen Stunden. Habe mich extra dem Anlass entsprechend rasiert und einen Schlips umgebunden. Tja, und ehe sie mich fragen, ich habe jetzt seit ungefähr 14 Tagen nicht mehr getrunken. Ich hoffe, dass sie sich an mich erinnern, bin immerhin einer ihrer ältesten Kunden. Und diese Krise, die sie da ansprechen, die habe ich eigentlich ganz gut überwunden. Doch vor einem Jahr wäre ich beinahe ganz im Erdboden versunken. Fräulein, Sie müssen wissen, die Ameisen sehen wie Menschen aus von so weit unten. Also was kann ich tun? Was kann ich tun? Kommen Sie schon. Was ist das für ein Lob? Der blanke Hof. Ihr Weiber, tut euch da immer noch die Prostitution. Oh, verzeihen Sie bitte, wenn ich fluche voll. Wir stechen. Sitz ich hier und denke nach über mein Leben. Und nach einer Weile wird mir klar, dass mir alle Türen offen stehen. Scheiß aus Putzen oder Fleisch akkord zerlegen. Ich bin groß und stark wie ein Baum im Wald. Mein Ende 50 ist nicht. Fettes Brot mit 1-Euro-Blues und es ist 21.48 Uhr und wir werden uns so langsam aber sicher vom Äther machen. Ja, also wir werden jetzt noch die Antifa-News spielen, wollen, also was mir in Erfurt vor kurzem aufgefallen ist, ist, wir hatten ja hier in Erfurt den 1. Mai und da haben sich ja auch alle versammelt, um gegen Nazis zu sein. Und ich finde das ja auch so ein bisschen kritisch, wenn so sich alle versammeln und alle so ein gemeinsames Feindbild haben. Also nicht, dass ich Nazis leiden könnte, aber wenn sie von der CDU, der SPD und Leuten, die irgendwelche rassistischen Gesetze erlassen, sich dann doch mit der Antifa auf die Straße setzen und alle sind gemeinsam gegen Nazis, habe ich dabei immer so ein bisschen Bauchgrimm. Ein bisschen Bauchgrimm habe ich irgendwie auch dabei, wenn man sieht, wer sich ja noch mit zugesammelt hat. ist am IOZ in Erfurt hing ein Plakat mit Nazis sind schwul, stand drauf, ja. Und links und rechts eine AIDS-Schleife. Ja. Da fragt man sich auch, ob jetzt auch die Schwulenhasser irgendwie gegen Nazis sind. Ist vielleicht ein Thema, mit dem man sich auch mal beschäftigen könnte, Homophobie im Punkrock und warum das so ist. Und ja, das wäre irgendwie mal ein spannendes Thema für die nächste Sendung. Das werden wir auf jeden Fall mal anschneiden. Ja, probieren wir mal, ob wir dazu irgendjemanden finden, der uns was Tolles dazu erzählen kann. Oder wir versuchen uns selbst zu belesen. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ja. Und jetzt gibt's erstmal die Antifa-News in der Übernahme von Radio Korax aus Halle. Und danach noch Musik anspielen und dann sind wir raus. Und es geht weiter mit ZIP FM. Bye bye, tschüss. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Wir beginnen bei den Antifa-News in dieser Woche in Litauen, genau an der dortigen Hauptstadt Vilnius. Da fand nämlich vor einigen Tagen eine Gay Pride statt. Das Ganze nach juristischem Druck der EU. Das Ganze auch zum ersten Mal in Litauen und das Ganze blieb auch nicht ohne Zwischenfälle. Unter starkem Polizeischutz durfte nämlich genau 500 Meter gelaufen werden. Begleitet wurde dieser Weg von homophoben Parolen, die nicht nur von Neonazis und Rockern kamen, sondern auch von Parlamentsabgeordneten. Dabei drängt sich natürlich die Frage auf, wer denn diesen Hass schürt auf Homosexuelle, auf Transgender in der baltischen Region. Wir hören die Radio Korax-Korrespondentin Birgit Johannesmeier aus Vilnius. Es kommt ein Thema neu, worüber man früher nie gesprochen hat. Dann gibt es Leute, die es für sich benutzen. Es gibt auch Leute, Parlamentarier, die Hand in Hand mit verschiedenen Kirchenleuten gehen. Und dann überlegen sich Kirchen, die Zulauf haben wollen. Also es ist ja so, wir sind in Ländern, wo ein Großteil atheistisch war bis vor 20 Jahren. Und Kirchen wollen auch ihre Häuser wieder füllen. Und man kann die Häuser immer am besten füllen, wenn man versucht, das Leben sehr simpel zu erklären. Und eine simple Erklärung ist immer, dass man sich einen Feind sucht. Und sie haben sich geeinigt in allen 3 baltischen Ländern. Das ist in Estland auch nicht anders. Da hat es Prides gegeben, da hat es ähnliche Vorfälle gegeben wie jetzt in Litauen. Und hier in Lettland hat es 3 Prides gegeben und immer war sozusagen sehr viel an Tumult drumherum. Die letzten Male allerdings war die Versammlung richtig abgeschirmt von der Polizei in Metallzäunen. Also quasi da konnten sich die Leute innen treffen, damit sie nicht draußen vom Pöbel mit Eiern beschmissen werden oder mit Glas beschmissen werden. Aber es ist vielleicht ganz auf so einen simplen Nenner gebracht, wenn es auch Krisensituationen gibt, Probleme gibt in Ländern, sucht man sich ein neues Opfer oder einen neuen Feind. Und so viel, ich würde sagen, ob so viel Distanz ist vielleicht nicht richtig von Intelligenz zu sprechen, aber es gibt nicht so viel Distanz zu den Themen, dass man auch unter den Politikern angesehene Persönlichkeiten finden könnte, die sagen, Homosexualität ist wichtig, muss sein. Soweit Birgit Johannesmeier aus Vilnius. Vor kurzem sollte dort die erste Demonstration, die erste schwul-lesbische Demonstration in Litauen stattfinden. Es verlief nicht ohne Zwischenfälle. 500 Meter weit kam die Demonstration, begleitet wurde der Weg von homophoben Parolen, nicht nur von Neonazis, sondern auch von Parlamentsabgeordneten. Bereits am 6. Mai wurde Udo Pastörs vom Amtsgericht Saarbrücken verurteilt wegen Volksverhetzung. Udo Pastörs ist der Vorsitzende der NPD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern. Pastörs hatte im letzten Jahr, genauer im Februar, während des sogenannten politischen Aschermittwochs der NPD, die BRD als Judenrepublik und türkische Männer als Samenkanonen bezeichnet. Pastörs wurde zu 10 Monaten auf Bewährung zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Am selben Tag berichtete der Tagesspiegel, dass die Berliner Staatsanwaltschaft den ehemaligen Landesvorsitzenden der Berliner NPD wegen Volksverhetzung angeklagt hat. Der ehemalige Landesvorsitzende der Berliner NPD, das ist Jörg Hähnle. Vor der Bundestagswahl hatte die NPD nämlich an Politiker mit Migrationshintergrund Briefe verschickt, in denen ein Ausländerrückführungsbeauftragter mit einer baldigen Ausweisung drohte. Die Briefe waren so aufgemacht, dass sie wie ein offizielles Behördendokument wirkten. 2 Männer beleidigten im thüringischen Gotha einen Mann aus Kamerun in rassistischer Weise und griffen ihn tätlich an. Nach Angaben der Thüringer Allgemeinen verfolgten die Täter ihr Opfer bis zum Bahnsteig am Gotha Hauptbahnhof und beendeten erst nach dem Eingreifen eines Bahnangestellten ihren Angriff. Bereits am 28. April schlug ein Nationalist einen jungen Mann mit Migrationshintergrund in Nürnberg so brutal zusammen, dass dieser am Tatort 2-mal wiederbelebt werden musste. Den Nürnberger Nachrichten zufolge wurde der junge Mann, der in antifaschistischen Zusammenhängen aktiv ist, in der Klinik in ein künstliches Koma versetzt, aus dem er mittlerweile erwacht ist. Der Täter ist aktiv im Freien Netz Süd, einem nationalistischen Netzwerk. Genau dieser Täter stellte sich inzwischen der Polizei. Lokale Antifas aus Nürnberg nun über die Aktivitäten des Freien Netz Süd. Dass auf eine Familie, das Haus Anschläge verübt wurden, auf das Auto. Dem folgte dann auch der Austritt der Neonazis aus der NPD. Sie sind dann zum Freien Netz Süd eben gekommen, beziehungsweise haben sich gegründet. Unter Federführung von Matthias Fischer, letztendlich dem Chef vom Freien Netz Süd, beziehungsweise vor allem von hier der Region. Der sitzt mittlerweile im Gefängnis wegen Volksverhetzung. Das heißt aber nicht, dass sich in den letzten zwei Jahren die Politik vom Freien Netz Süd war. Auf jeden Fall diese Militanz mit der Anti-Antifa, da steckt ja letztendlich auch dieses Freie Netz Süd, beziehungsweise die lokalen Nazis hier dahinter. Viele Anschläge auf Autos, auf Läden, aufs GW-Haus, aufs DGW-Büro. Die Polizei hat nie was aufgeklärt. Ja, von den Aktivitäten des Freien Netz Süd kommen wir zu 147 Menschen, die seit 1990 in der BRD von Rassisten und Neonazis ermordet wurden. Das ist die Zählung der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und das ist eine Zählung, die aufmerksam macht darauf, dass in Deutschland jährlich Menschen von Neonazis getötet werden, weil sie nicht in deren Weltbild passen. Dieser Tage jährt sich der Tod des Berliners Dieter Eich zum 10. Mal. Deswegen wird es in Berlin eine Demonstration geben, um an diesen Mord zu erinnern. Es gibt aber auch eine Veranstaltungsreihe, die nicht nur den Tod von Dieter Eich in Erinnerung rufen möchte, sondern darüber hinaus auf die gesellschaftlichen Hintergründe verweisen möchte, die diese Tat erst ermöglichten. Einen der Organisatoren von Bündnis Niemand ist vergessen, hören wir nun bei den Antifa-News. Also es war so gewesen, dass halt im selben Haus, wo Dieter Eich gewohnt hat, in der Walter Friedrichstraße 52 in Pankow-Buch, das ist ein Randbezirk von Berlin, muss man sich vorstellen, also halt so Trabantenstadt, eben auch so eine Clique von Nazis an dem Abend halt gefeiert hat. Das war in der Nacht vom 24. auf den 25. Und die Führung war zu dem Zeitpunkt eben öfter der Treff von Neonazis gewesen, also von so einer Clique. Und einer der Führer von denen, später im Prozess hat sich herausgestellt, dass er auch Kontakt zu Arnold Priem hatte, also so einem Oldschool-Nazi, dass die halt dann auf die Idee gekommen sind, ihn umzubringen. Im Zuge einer Diskussion über Migrationspolitik und später halt auch über Asoziale. Ja, und haben sich halt dann entschieden, ihm zu sagen, okay, wir wollen jetzt halt so einem Schmarotzer am deutschen Volkskörper eine Abreibung verpassen. Und sind dann in seine Wohnung, haben ihn zusammengeschlagen und später dann haben sie ihn eben erstochen, weil sie Angst hatten, dass ihr Opfer sie erkennen könnte. Die Täter wurden halt im Zuge eines Prozesses, der erst wesentlich später stattgefunden hat, wurden halt auch alle verurteilt zu Haftstrafen von 7 bis 13 Jahren, aber der Prozess war halt erstmal, wurde erstmal halt wirklich verschwiegen, ne? Also dass es ein Nazi-Mord war, wurde über 3 Monate verheimlicht. Das kam halt erst im August, September raus. Und auch die Richter haben halt auch so Sachen vom Stapel gelassen, wie, naja, nicht jede Tat von einem Neonazi ist eine rechte Tat. Und haben halt gesagt, dass der Messerstoß, dass der quasi unpolitisch war, das war eine Verdeckungstat. Aber das Zusammenschlagen war schon recht. Die haben eigentlich den Mord so gesehen entpolitisiert und auf eine Stufe mit einer Kneipenschlägerei gestellt. Ja, der Mord an Dieter Eich steht in einer langen Reihe von Morden und Gewalttaten, die seit dem Mauerfall von Neonazis in Deutschland verübt wurden. Am kommenden Sonntag soll nun Dieter Eich gedacht werden, wie auch anderen Opfern rechter und sozialchauvinistischer Gewalt gedacht werden soll. Unter dem Motto Niemand ist vergessen wird eine Demonstration stattfinden in Berlin. Das Ganze am kommenden Sonntag, also am 23. Mai. Los geht's, 14 Uhr, am S-Bahnhof in Pankow. Have not. like my new.